So, schönen guten Abend, Tom. Ja, hallo. Hallo. Ich hoffe, heute kriegen wir es mal hin. Wir hatten ja Ja, eben gerade schon, ich glaube, wir müssen einfach mal so die ersten 5 Minuten mit aufnehmen und dann so langsam einspielen. Und einfach hier nicht so das geplante Intro machen, sondern einfach loslegen. Weil ja. irgendwie krieg ich es nie gebacken. Aber es wird No, besser. neun Folgen und du kannst es immer noch nicht. Nee, aber wie gesagt, Verbesserungspotenzial, ne? Weil das Intro macht mich jedes Mal fertig. Ich denke immer, mein Internet ist kaputt. Ja, das klingt so wie so eine Skype-Verwurstlung, ne? Ja, Mensch, Christian, Ja, wie war deine Mensch. Irgendwie halt's noch ein bisschen. Wir dürfen nicht gleichzeitig reden. Ja. Wie schaut's aus? Ja, gut, Ja, gut. gut. Wie war deine Woche? Meine Woche. Ich weiß nicht, ich glaube, wir sollten irgendwie abstraktere Themen wählen, weil ansonsten bleibe ich irgendwie wahrscheinlich wieder beim Business hängen und da habe ich keinen Bock drauf. Also Ach zumindest so. darüber zu reden, weil da musst du immer aufpassen, was kannst du erzählen und was kannst du nicht erzählen. Ja, das stimmt. Aber meine Woche war insofern recht interessant. Also wenn wir jetzt einfach mal nicht von der jetzigen Woche reden, weil die ist ja mit dem Montag irgendwie erst am Losgehen. Aber die letzte, ich habe Eichhörnchen gesehen auf meinem Arbeitsweg. Zweimal. Und das waren die roten Assi-Hörnchen. Ah. Ja. Und da habe ich mir gedacht, das ist wieder sowas, das schnappt man irgendwo mal auf, die Geschichte, und die bleibt dann hängen. Und dann wirst du wieder mit so Sachen konfrontiert, wo, ja, die du vorher halt, ja, ich habe erzählt, Eichhörnchen nie so bewusst wahrgenommen, und jetzt, wo ich es gehört habe, jetzt laufen sie mir über den Weg. Jetzt achte ich halt jedes Mal drauf, ob es die roten Bösen oder die braunen Netten sind. Ich muss dich jetzt aber enttäuschen, es war nämlich genau andersrum. Ja? Das Die heißt, braunen sind die Assi-Hörnchen und die roten sind die guten. ja, dann gibt es da, wo ich wohne, noch gute oder wo ich arbeite, noch gute. Das ist schön. Das ist schön. Ja, einen Igel habe ich auch hier im Garten rumlaufen. Den habe ich zwar dieses Jahr noch nicht gesehen, aber den habe ich schon öfters gehört. Igel finde ich super. Ich meine, ich sehe ja total selten Igel, aber wir hatten neulich mal einen relativ spät abends. Und er trippelte über die Straße und du hörtest irgendwie von den kleinen Pfoten dieses komische Knacken. Das hörte sich voll albern an. Vor allem saß der da erst. Und wenn der losrennt, dann heben die sich so hoch, wie so ein Auto, das irgendwie erst komplett auf dem Boden liegt und die Reifen ausfährt. So ein Und dann hebt er. Lowrider-Igel. Ja, genau, Lowrider. Assi-Hörnchen und Lowrider-Igel. Sehr schön. Und dann hebt er sich so hoch und dann fängt er an zu laufen und dann klackert das von den Krallen oder was die da haben. Ich weiß gar nicht. Auf dem Boden, das war voll niedlich. Ich glaube, die sind halt eher so auf Wiese und Erde, auf Untergrund aus. Und wenn du halt dann mit den dementsprechenden Krallen irgendwie auf dem Teer lang schürfst, das ist klar, dass du für den Fraßfeind wahrscheinlich auch irgendwie nette Geräusche verursachst. Ja. Wer frisst eigentlich Igel? Das ist eine gute Frage. Wie frisst du Igel? Ich glaube mal irgendwie eine Dokumentation gesehen zu haben, wo du einen Igel einfach nimmst und den toten Igel nimmst du und schmierst ihn mit Ton ein. Oder halt so eine Lehmerde. Und dann kannst du Ja. dir deinen Igel ins Feuer werfen. Und wenn er gut durch ist, dann musst du nur noch diese Schale aufbrechen. Die ganzen Stachel bleiben wohl irgendwie da drin hängen. Und du hast dann Ja. gehäuteten Igel in so einer Tonkugel. Aber ich esse ja kein Fleisch, von daher ist das Hörensagen. Dann könntest du die Stacheln essen. Ich weiß nicht, also ich war zumindest auf noch keiner Grillparty, wo sich irgendjemand so einen Igel mitgebracht hat. Und Ja, das ist ich eine. glaube, Grillpartys sind da immer ein ganz gutes Beispiel, was die Leute da teilweise anschleppen. Da würde ich mich über einen Igel auch nicht wundern. Bist du eigentlich, bist du Vegetarier oder Veganer? Nee, ich bin Vegetarier, aber nicht so ein Überzeugungsvegetarier oder ich weiß gar nicht, aus welchen Gründen man noch Vegetarier sein kann, so moralisch, glaube ich. Ich bin einfach so ein Geschmacks- und Geruchsvegetarier. Also erstens kann ich irgendwie nichts, was komisch riecht, essen. Ich habe auch ein Problem mit so extremen Stinkekäse oder sowas. Ja. Und irgendwie ist es irgendwas bei mir so verschaltet, dass ich so Fleischgeruch als nicht wirklich interessant für mich wahrnehme. Also wenn ich in eine Küche reingehe, wo irgendwie so eine Bratwurst in der Pfanne liegt oder so ein Steak gebraten wird, da gehe ich gerne rückwärts wieder raus. Und so der typische Fleisch liegt auf dem Grillgeruch, der auch von vielen Leuten irgendwie als angenehm bezeichnet wird. Da kann ich auch nichts mit anfangen. Und von daher hatte ich da irgendwie, ich glaube, als ganz kleines Kind habe ich mal so Frikadellen, Hackfleischsoße und sowas gegessen und ich habe irgendwie in meiner Erinnerung noch, dass ich mal Schnitzel gegessen habe, aber mehr nicht. Das halt eigentlich auch schon immer, also so seit ich denken kann, irgendwie mal Hackfleisch und Schnitzel und das war's. Ja gut, kann ich nichts zu sagen, kann ich nämlich überhaupt nicht nachvollziehen. Ja, wie gesagt, aber ist halt echt so ein Bäh, da kann ich nicht ran Ding und nicht so, oh, die Kuh, die tut mir so leid oder ja, ich mach's halt nicht, weil ich mit der Massentierhaltung nicht einverstanden bin oder sonst was. Das kannst du halt alles als schöne Begründung oben drauf legen, wenn du es sowieso machst, aber das ist halt jetzt nicht der Auslöser. Ja. Du bist so ein Grillmonster. Würdest du auch einen Igel draufschmeißen? Nee, einen Igel glaube ich nicht. Außerdem findest du nie einen, wenn du mal grillst. Also das ist immer ein bisschen schwierig. Ich muss ganz kurz einhaken, weil ich bin gerade unkonzentriert, weil ich habe nebenbei Fußball laufen und meine Stimmung in diesem Podcast ist heute im Wesentlichen davon abhängig, wie Eintracht Frankfurt gegen Dresden spielt. Ist das hier irgendwie irgendwas Besonderes oder spielen die einfach nur so zum Spaß? Da ist doch bestimmt irgendwie Liga oder... Ja, das ist zweite Liga montags, Top-Spiel. Ne? Eintracht Frankfurt sollte eigentlich immer nur montags spielen, wie ich finde. Wir lagen erst 1-0 hinten, jetzt liegen sie gerade durch das wunderschön von Gekas mit dem Kopf eingenetzte Tor 2-1 vorne. Insofern bin ich jetzt gut drauf, wir können weitermachen. Entschuldigung, das wollte ich nur mal so einbringen. Also das heißt, wenn jetzt hier die Frankfurter Jungs gewinnen, dann passt das alles? Ja, genau. Okay, und wie lange spielen die? Die haben wahrscheinlich so um 8:30 angefangen. Oder 9:15. Wann fängt man so an mit dem Fußballspiel? Ich glaube, das Montagsspiel geht, glaube ich, 7:45 los. Ich habe die ersten 15 Minuten. Ja, 7:45. Das heißt, dann haben die ja jetzt schon mal so die Hälfte rum. Das heißt, passt doch genau in die Aufzeichnung rein. Ja. Das ist gar nicht so schlecht dafür, dass du überhaupt nichts von Fußball verstehst, dich auch da gar nicht für interessierst, weißt du schon ziemlich viel. Zum Beispiel, wie lange eine Halbzeit dauert. Ja, ich weiß halt, dass so ein Spiel normalerweise irgendwie so um die 90 Minuten dauert, außer aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht verstehe, dauert es länger. Da gibt es noch irgendwas wie, wir stellen uns da irgendwie so vors Tor und dann schießen die abwechselnd drauf. aber warum? Da sage ich jetzt auch nichts zu. Na, ne, brauchst du mir jetzt auch nicht zu erklären. Ja. Naja. Ich überlege gerade so, Ballspiele an sich... Ja, aber im Fernsehen gucken ist halt immer, ja, Sport schauen ist halt nochmal was anderes als Sport machen. So Ballsport, der mich jetzt spontan interessieren würde, wäre Völkerball. Gucken und machen, Völkerball abwerfen und so, das ist cool. Das haben wir in der Schule immer gespielt. Ja, aber das hat man auch nach der Schule nie wieder gespielt, oder? Ja, das stimmt, das ist richtig. Und ich glaube, dass das irgendwie jetzt mit so ein bisschen mehr Taktik und sowas schon lustig wäre. Ja. Ich weiß gar nicht, ist nicht Baseball sowas wie Völkerball? Wollen wir mal versuchen, irgendwie zusammen herauszufinden, wie Baseball funktioniert. Boah. Also, ich weiß nicht mehr als, da wirft einer, da schlägt einer und der Schläger rennt dann rum. Ich kenne das aus der Schule, warte mal, wir haben in der Schule immer Brennball gespielt, kennst du das? Oder das hieß, glaube ich, regional immer unterschiedlich. Es gibt auch noch Prellball oder... Das ist ja hier die Herausforderung für den Ploppschutz. Brennball und Prellball. Ja, ich hab das gerade verwechselt. Völkerball ist gar nicht Baseball, das ist mehr so Brennball. Brennball ist mehr so Baseball. Ja, Brennball hieß das bei euch auch, oder? Ja, ich hab das gerade verwechselt. Das ist das, wo... Da wirfst du halt so und irgendwie eine andere Mannschaft steht innen drin und fängt den Wurf zurück an den Platz, wo der ursprüngliche Typ losgeworfen hat und der darf dann rennen in der Zeit, wo der Ball da unterwegs ist. Und dann läufst du halt auch irgendwie so Bases ab. Und wenn du es zurückschaffst, bist du halt die coole Sau. Ja, stimmt, ich erinnere mich. Baseball funktioniert ja so ähnlich. Irgendjemand schmeißt, irgendjemand haut einen Schläger drauf. Je weiter der Ball weg ist, desto besser. Dann rennen alle von Base zu Base und sind sie am Schluss. Meinst du, da gibt es meinst du, da gibt es irgendwie so Sonderregeln, dass da speziell Punkte oder Abzüge oder sonst was gibt, wenn die zu zweit unterwegs sind? Weil ich glaube, früher war das auch so, dass man nur so leere Dinge anlaufen konnte, oder? Du, ich habe keine Ahnung. Ich habe mich mit Baseball ehrlich gesagt noch nie beschäftigt. Irgendwas das Einzige, was ich weiß. Ganz kurz, irgendwas muss ja dran sein, weil es wird ja in ganz vielen Filmen, Serien oder sonst was immer drauf angespielt, dass das Baseball ends kompliziert wäre und deswegen für den, der es nicht blickt, auch total langweilig erscheint. Deswegen muss es ja jetzt auch irgendwie mehr sein. Sonst bin ich enttäuscht. Ich glaube, so ein Spiel dauert verdammt lang. Ein Kumpel, der mal in Amerika war und sich ein paar Spiele angeschaut hat, meinte, das dauert ewig. Also wenn ich mich jetzt recht daran entsinne, dass das auch die richtige Sportart gewesen ist. Aber ich glaube, das dauert irgendwie ganz schön lange, irgendwie 4 Stunden oder sowas, so ein Spiel. Ich überlege gerade, wann wir so Brennball gespielt haben. Das war auch eher so Grundschulzeit. Ich hatte so in der Realschulzeit hatte ich Lehrer, die immer nur so im Halb-Halb-Rhythmus was war das denn? Volleyball und Badminton gemacht haben. Also man hat einen Lehrer bekommen und dann hat man das erste Jahr Volleyball gespielt und dann hat man das zweite Halbjahr Badminton gespielt. Und dann hat der Sportlehrer gewechselt und dann ging es wieder los. Meine Frau guckt gerade so zu mir rüber, bei der war das wohl genauso. Ja, und von daher bin ich halt voll enttäuscht, weil wir im Sportunterricht echt nichts anderes gemacht haben. Ich weiß noch, wir hatten mal bei uns eine Sportlehrerin, die kam aus Russland, die konnte sich überhaupt nicht durchsetzen. Also wir hatten eigentlich immer ziemlich harte Sportlehrer gehabt. Und irgendwann kam die mal für ein Halbjahr, war das glaube ich nur. Länger hat es nicht durchgehalten. Bei der haben wir eigentlich nur gemacht, was wir wollten. Also die hat sich hingestellt, hat irgendwas gesagt, kein Mensch hat auf die gehört. Und wir haben uns dann so Wrestle-Ringe aufgebaut mit den Barren und mit diesen Drüberhüpfkästen haben wir den Ring markiert, so eine dicke Matte rein. Und dann haben wir uns da echt gebettelt, also wie die Wrestler. Und die hat einfach nur daneben gestanden oder hat irgendwo gesessen und hat geheult irgendwann, weil wir nie das gemacht haben, was sie wollte. Das war echt krass gewesen. Ja, das ist natürlich wenn ich da heute dran zurückdenke, ich meine, wir haben uns da echt wehgetan in diesem Wrestling. Und also ich meine, wir haben ja auch ihr wehgetan durch die Missachtung. Ne? Wenn ich da heute dann dran denke, was für Assis wir gewesen sind damals. Ja, es tut mir voll leid im Nachhinein. Ja, ich glaube, dieses Schüler-Lehrer-Ding, das ist insgesamt wirklich, wirklich hart, wenn du dir das mal überlegst. Ich weiß jetzt nicht, ob die Leute heute noch krasser... Also es gibt ja so, wenn man es mal historisch angeht und man fängt einfach mal an bei der Generation vor uns, was man so mitkriegt, gibt es ja hier so diese lustigen Filme wie so Pepe der Paukerschreck, ne? Die halt so den lustigen Witz gemacht haben, wie hier Brathering an die Tafel geschrieben und dann mit der Englischlehrerin den Brathering-Witz gemacht, ne? Und das war hier so das höchste aller Gefühle. Oder irgendwie, wir rennen mal aus der Klasse weg, machen mit einem tollen Funkgerät einen auf unsichtbar. Dann so unsere Generation, wo ich jetzt höre, wir haben im Sportunterricht den Wrestling-Ring aufgebaut und haben hier Ends die Battles gemacht. Und mir fällt jetzt spontan kein Beispiel ein, aber da kommt bestimmt nachher auch noch irgendwie was, wenn ich mal gleich drüber nachdenke. Wir haben natürlich auch irgendwelche Aktionen gebracht. Wenn du dir das jetzt mal vergleichst mit irgendwie, was machen die Jungs heutzutage oder setzt diese Messlatte vom Film- und Reality-Check bei uns sozusagen an und guckt dir die Filme von jetzt an und schau dir an, was die Kids dann jetzt bringen müssten. Also ich glaube, dass das Lehrer schon hart ist. Ja, schon. Ich glaube, also ich würde es nie im Leben machen wollen. Also ich glaube, ich hätte schon Lust, Leuten was beizubringen. Das finde ich eigentlich immer ganz nett, wenn man mal irgendwie so irgendwelche Sessions gibt und Leuten irgendwas erzählt, was sie noch nicht wissen. Aber weil du hast halt immer so ein paar Chaoten da drin, die das Ganze immer sabotieren oder einfach, weil es einfach Kinder sind, die keinen Bock haben. Und ich glaube, das ist ganz schön schwierig, sich da durchzusetzen. Ich meine, die einzigen, die nicht irgendwie psychisch labil waren oder daran gescheitert sind, waren eigentlich die Lehrer, die ich mein Lebtag lang gehasst habe, weil das so Knochen waren. Ne? Ja, stimmt. Oder die halt irgendwie aufgrund irgendwelcher Sachen auch ernst die coolen Typen waren und dadurch Respekt hatten. Aber du musstest halt irgendwie, ja, du musstest halt irgendwie herausstechen. Eben jetzt so drüber nachgedacht, also bei uns, ich glaube, das war so 7. Klasse, das war jetzt keine generelle Aktion an sich, aber da kannst du halt auch mal sehen, wie schnell so Mobbing funktioniert und Ja, wir haben da einen Lehrer an die Schule bekommen, der damals halt dem, wann war das, ja, Mitte der 90er war das, wo halt Otto auch mal wieder so ein bisschen geboomt hatte. Und der sah dem halt relativ ähnlich. Und das war das Erste. Und ansonsten war das dann auch noch so ein bisschen so ein Sandalen-Jesus-Latschen-Typ. Und das waren halt zwei Sachen, die aufeinander getroffen sind, wo der dann halt gleich so in die Schublade gesteckt wurde und dementsprechend gleich, ja, so hier ist der lustige Jesus-Latschen-Typ, der bringt's eh nicht. Und ja, dementsprechend wurde der dann auch gleich behandelt, ohne dass der irgendwie eine Chance gehabt hat, zu zeigen, wer er so ist oder wie er drauf ist oder sonst was. Also das ging halt ruckzuck, ne? Ja gut, ich meine, wenn du auch so rumläufst, dann provozierst es ja irgendwie schon, ne? Das ist natürlich die erste Angriffsfläche, die du solchen Kindern bietest, wenn du rumläufst wie Otto mit Badelatschen, ne? Ja, das ist natürlich die andere Sache, klar, aber also ich weiß auch nicht, ob das wirklich so extrem war, wie das jetzt in der Erinnerung irgendwie abgerufen wird, weil die Erinnerung ist ja irgendwie nichts Festes, sondern die entsteht ja im Moment der Erinnerung. Aber ich weiß halt, dass diese beiden Klischees halt angewandt wurden damals und in meinem Kopf ist es halt so fest. Wie nah das natürlich dran war, ist jetzt nach irgendwie 15 Jahren relativ schwierig zu sagen, aber ja, es geht halt echt ruckzuck, ne? Ja. Ich weiß noch, ich kann mich nur an einen Lehrer erinnern, der zwar auch halbwegs streng war, aber eigentlich relativ cool und deshalb irgendwie so eine gewisse Autorität ausstrahlte. Weil der war eigentlich auch nur cool, weil er ständig irgendwelche Witzchen gerissen hat. Und das Einzige, an was ich mich eigentlich erinnere bei dem ist, dass mal niemand die Hausaufgaben hatte, er die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen hatte und uns dann alle Baumschüler nannte und uns erzählte, warum wir doch alle mal keine Arbeit finden werden. Und wir saßen und hörten natürlich bedächtig zu sagen, wie 10. Klasse oder sowas. Das ist jetzt, keine Ahnung, bestimmt 15 Jahre her oder sowas. Nee, stimmt gar nicht. Kann nicht sein. Ja, doch, Alter, kommt, passt. Ja, irgendwie sowas. Und das dachte ich mir, okay, warum kriege ich denn jetzt keine Arbeit, bitte? Tja, Baumschule. Hat sich nicht bewahrheit, Gott sei Dank. Bist du jetzt hier, hast du eine eigene Baumschule? Wie heißt das, wenn du Baumschulenbesitzer bist? Bist du Baumschulenbesitzer oder bist du Baumlehrer? Baumlehrer. Dentro, was ist denn Lernen? Nein, keine Ahnung. So spontan bin ich da nicht. Dentro ist zumindest irgendwas mit Baum. Bitte schreiben Sie die Antwort in die Comments, wenn Sie sie wissen. Ja, wir haben ja zumindest schon mal einen Kommentar bekommen, von wem das Intro ist, weil du letztens auch nochmal gefragt hattest. Ich weiß nicht, ob du nachgeguckt hast, aber da siehst du ein Bild. Das, ja, habe ich gesehen. Werte Kollege Jan irgendwie, ja, rausgefunden. Ja. Ich habe es aber schon wieder vergessen, um ehrlich zu sein, weil mich das Intro immer so verstört, dass ich es eigentlich nie hören will. Ja, das gehört zum Konzept. Ach nee, halt, wir haben ja gar keins. Obwohl, ich habe mir überlegt, wir bräuchten eigentlich, wir müssten nur so ein Thema finden, was du über eine Sendung so nicht durchziehen kannst, aber was du als Notanker benutzt, wo wir sagen am Anfang hier, kochen, und wenn man sich jetzt irgendwie verrennt und nicht mehr weiterkommt, dann gehen wir einfach wieder zurück und dann sagen wir hier, wie sind wir da hingekommen? Kochen. Kochen ist natürlich, weiß nicht, irgendwie abstrakt. Kannst du kochen? Ja, ich glaube schon. Also jetzt nicht so wirklich, ja doch ein bisschen schon. Also ich glaube, ich bin nicht untalentiert. Aber es gibt ja irgendwie so Kochen und so richtig Kochen. Also ich mache es nicht gerne, weil meine Zeit ist irgendwie relativ begrenzt. Nein, das stimmt auch nicht. Eigentlich mache ich es sehr gerne, aber ich mache es wenig, weil meine Zeit so begrenzt ist. Und ich finde es immer so krass, wenn du ein richtig gutes Essen machst und es dauert dann so 2 Stunden, du futterst es dann in 5 oder 10 Minuten weg und irgendwie die 2 Stunden brauche ich anders. Besser als durch Kochen irgendwie. Ja, stimmt. Das ist halt immer irgendwie ein Arsch voll Arbeit, ne? Ja, ich meine, es gibt auch schnelle Kochgerichte, aber meistens ist mir das einfach viel zu viel Aufwand. Ja. Ist ein bisschen schade drum, weil es dann oft darauf hinausläuft, dass es doch eben nur die Nudeln sind, aber weiß nicht. Vielleicht ist es auch ein gewisser Grad an Faulheit. Weil ich esse eigentlich schon gerne gut, aber dann gehe ich irgendwo auswärts. Gibt es im Internet irgendwie so Koch-Ess-Konfiguratoren, wo du sagen kannst, hier, ich habe X, Y und Z im Kühlschrank, bastel mir, ja, weiß nicht, Zeug ja, halt. Ja, das gibt's. Ich glaube, das gibt's sogar als App. Frag mich aber nicht, wie es heißt. Ja, da muss ich mir was... Eigentlich eine ganz gute Sache. Ja, das ist auf jeden Fall irgendwie was, was mehr Potenzial hat als dieser Internet-Kühlschrank, der checkt, was drin ist und selbstständig nachbestellt. Ja. Ja, dann bleiben wir jetzt einfach beim Kochen. Hast du eine Induktionsherdplatte? Ich habe jetzt in letzter Zeit so viel von Induktionsherdplatten gehört, aber... Oder hatte ich das mit dir letzte Woche schon? Nee, hatten wir nicht. Also nee, ich glaube, wir haben keine Injektionsherdplatten. Injektionsherdplatte. Nee, haben wir nicht. Ich weiß auch gar nicht, warum. Und warum das jetzt besser ist und so. Weil ich ja nicht so viel koche. Ja, gut, wenn das mit dem Kochen... Ja, nee, ich habe ja versucht, nur den Anker zu finden, wo wir irgendwie beide was zu können, aber ein Kochen irgendwie... Ich bin jetzt auch nicht so der Koch-Nerd. Weiß nicht. Wenn du eine Idee fürs Anker-Thema hast, ich hatte ja schon meinen Plan, aber das Buch, von dem ich geredet habe und das ich jetzt hier noch nicht erwähnen werde, ist immer noch nicht im Handel erhältlich. Von daher müssen wir da noch kurz warten. Aber wenn das endlich ankommt, dann habe ich hier unseren perfekten Anker für die komplette Sendung bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Was für ein Buch ist das? Da haben wir doch letztens irgendwann vor oder nachher mal drüber geredet. Da rede ich jetzt hier auch noch nicht drüber, wenn es nicht da ist. Da warten wir einfach noch. Und dann haben dann haben wir unser Anker. Das ist total cool. Ja, dann haben wir unser Anker-Ding. Da freue ich mich schon voll drauf. Das wird der Hit. Ja, ne? Unbedingt wieder reinschalten demnächst. Ja, wir teasern uns. Das wird so. Ja. Das wird der Hit. Ich weiß nicht, auf was. Ich überlege gerade, auf was für Themen ich noch so nerdmäßig hängen bleiben kann und immer wieder dahin zurückfinde. Aber das ist nicht einfach. Jetzt weißt du, wie sich Günther Jauch und Konsorten fühlen, wenn es mal nicht so läuft, wie sie sich das vorgestellt haben. So mit den Kandidaten meinst du? Oder eher so Talkshow-Situationen? Ja, so Talkshow-mäßig. Wenn du merkst, es geht so vollkommen in die falsche Richtung. Das ist ja meistens so, dass eigentlich immer irgendjemand was zu sagen hat. Aber wenn es so voll in die falsche Richtung geht, ja, du musst da echt... Ich glaube, du musst da echt viele Ideen haben, um dann wieder zurückzufinden. Hast du Günther Jauch schon gesehen? Die neue Sendung? Nee. Wann läuft das denn? Also ich weiß, dass es da was gibt, aber ich habe es jetzt noch nicht gesehen. Es läuft auf dem ehemaligen Sendeplatz von Anne Will... Sonntags auf der ARD, ja. Nach dem Tatort, glaube ich. Nach dem Tatort und eine Stunde später, ich glaube. Hast du auf jeden Fall sonntagsabends irgendwann spät. Das ist auch so Polit-Talkshow? Ja, ich glaube eher Polit, also auch so aktuelle gesellschaftlich relevante Themen halt. Die erste Sendung, die sie hatten, war über 9-11, weil die erste Sendung eben auch am 11. September gewesen ist. Das war... relativ öde, muss ich sagen. Sehr emotional, sehr pathetisch. Hat mir überhaupt nicht gefallen. Ist irgendwie so wie Spiegel TV. Und Spiegel TV mag ich auch nicht. Gestern war Angela Merkel da. Alleine, durfte eine Stunde sich mit dem Jauch unterhalten. Habe ich jetzt auch nicht gesehen, weil mich die erste Sendung so verschreckt hatte. Habe ich heute auf Twitter einen Kommentar gelesen, wo, ich weiß nicht, was... Irgendwie, dass die Merkel den Jauch in der Diskussion wohl irgendwie ihm überlegen war. Könnte man hoffen zumindest. Ne? Könnte aber auch andersrum gewesen sein. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich weiß nur, dass ich dazu heute was gelesen habe. Also von daher weiß ich scheinbar schon mal mehr als nur, da gibt es so eine Sendung. Ja. Nee, ich glaube, ich hab so was Ähnliches mal überflogen heute. Also es ist wohl so, dass die da in mütterlicher Manier eigentlich auf alles eine Antwort hatte und sich gar nicht irgendwie da hat aus der Ruhe bringen lassen und dem Günther Jauch sogar indirekt so ein bisschen unterstellt hat, er soll die Situation mal nicht unterschätzen, in der sie sich da alle befinden und dass es sich viele Leute mit der Bewertung relativ einfach machen, ohne genaueres zu wissen. Ich glaub, so wie wir. So wie wir, genau. Ja, perfekt. Ja. Und du meinst, sollte man mal reinschalten oder sollte ich es eher lassen? Ach, nö, einschalten kannst du bestimmt manchmal, wenn das Thema interessant ist. Wir gucken einfach mal nächsten Sonntag und dann haben wir am Montag was zum drüber reden. Nächsten Sonntag werde ich wahrscheinlich keine Zeit haben, aber es gibt ja immer noch die Mediathek. Ah, stimmt, ja, dann könnte ich vielleicht sogar mal irgendwie mobil da reinklicken. Außerdem ist nächsten Montag ja auch Feiertag, ne? Tag der Deutschen Einheit. Ach stimmt, da müssen wir eh mal gucken, wie wir das machen, weil da kriegen wir auch irgendwie Besuch über das Wochenende. Stimmt. Ja, checken wir nochmal aus. Ja, ich weiß nicht, ob es überhaupt erlaubt ist, also päpstlich gesehen, da war ja auch neulich der Papst, also christlich gesehen, ob man an Feiertagen überhaupt Podcasts aufnehmen darf. Es gibt ja so Feiertage mit Tanzverbot, also zumindest hier bei uns in der urchristlichen Region. Ich weiß nicht, ob das bei euch, ja, Köln, da gibt es sowas doch auch, oder? In Köln Tanzverbot? Ja klar, Karfreitag oder Gründonnerstag oder wann auch immer das ist. Ich glaube, das ist für die Kölner eher noch ein Grund, Karneval zu machen, keine Ahnung. Also gibt in Köln mal Tanzverbot, ich glaube, das gibt es nicht. Aber ja, du hast wahrscheinlich recht. Aber ich glaube schon, weil Fastnacht ist ja eher so eine christliche Tradition, also so katholisch. Deswegen ist das in so Städten wie Mainz, Köln, jetzt zum Beispiel auch in Fulda relativ stark, was so Umzüge und die ganze Vereinsmeierei in der näheren Umgebung, ja, da ist halt einfach viel los. Währenddessen in so eher evangelischen Städten wie, ich weiß nicht, in Gießen, das ist jetzt nicht so die katholische Hochburg, da ist nicht viel los im Vergleich zu den anderen. In Wiesbaden, was genau auf der gegenüberliegenden Seite von Mainz ist, anderes Bundesland, da ist auch nicht viel los. Also von daher denke ich, dass es eigentlich am katholischen Fest hängt, diese ganze Faschingsgeschichte. Und da müsste dieses Tanzverbot eigentlich auch greifen, weil das auch irgendwie biblisch gesehen irgendwie hergeleitet wird. Ich weiß halt nicht, wie das dann regional, lokal in irgendwelche Gesetze, Vorlagen oder Umsetzungen reingepresst wird. Kannst du dich mal schlau machen. Hier sind aber irgendwie alle am Abkotzen, weil da gibt es so ein oder zwei Tage, und da wird dann halt ab 12 Uhr Musik ausgemacht. Da ist der Laden dann zwar weiter offen, aber ist dann halt Schluss. Ja, stimmt, richtig. Jetzt, wo du das so formulierst, ich glaube, in Mainz ist das auf jeden Fall, das hat mir mein Kumpel erzählt, der aus Mainz kommt. Das kann sein, also ich wusste, ja, kann ich mir gut vorstellen. Ich meine, ist ja ein sehr hoher Feiertag zum Beispiel, Ostern. Ja, und da soll man nicht feiern, ne? Ja, da ist ja immerhin jemand gekreuzigt worden, da muss man vielleicht nicht tanzen. Also. Bist du irgendwie, du bist evangelisch, katholisch? Ich bin katholisch. Und noch? Und überzeugt oder eher nicht? Und, oder ist das irgendwie was, wo du jetzt sagst, hier, anderes Thema? Nö, ich möchte jetzt nicht in die Tiefe gehen, aber ich bin doch schon überzeugter Katholik, ja. Ah, okay, gut, dann mache ich auch nicht was. Also ich hab keinen Weihwassertropfen im Ohr, aber ich habe da durchaus meine Festigkeit, wenn ich das jetzt mal so formulieren darf. Also ja. Ich reg mich hier die ganze Zeit auf. Ich will irgendwie längere Zeit aus der Kirche austreten, aber dann musste ich hier zum Amtsgericht gehen und das hat irgendwie immer nur von 9 bis 12 offen und ich krieg's irgendwie nie gebacken. Jedes Mal, wenn ich einen Tag Urlaub habe oder sowas, denke ich nicht mehr dran. Ich schleppe das jetzt schon das ganze Jahr vor mir rum. Ja, Kirchensteuer, das ist schon wieder so ein Thema, da könnte ich mich jetzt schon komplett drüber auslassen. Aber da habe ich neulich mit meinem Vater eine Riesendiskussion. Mein Vater ist sehr, sehr gläubig. Und ja, stimmt, da ist ja Kirche und Glauben ist ja irgendwie auch nochmal zwei Paar Schuhe, ne? Ja, also jetzt wird es aber schwierig. Also ich glaube. Okay, Kochen, ne? Wie war das denn hier mit dem Induktionsherd? Ich kann ja sagen, ich trete aus der Kirche aus, bezahle keine Kirchensteuer Glaube aber nicht mehr. Gut, der Glaube lebt aber nur durch seine Mitglieder und dadurch, dass irgendjemand ihn repräsentiert. Und die Repräsentanten können ja nur leben, wenn du Kirchensteuer bezahlst. Irgendwo müssen sie das Geld ja herbekommen. Jetzt könnte ich natürlich sagen, gut, ich trete aus der Kirche aus, ich bezahle jetzt nicht mehr diesen Berg von Kohle, es ist wirklich ein Berg von Kohle, an die Kirche, jedes Jahr, dann aber gehe stattdessen in die Kirche, was ich sonst ehrlich gesagt nicht tue, und spende einfach mehr. Wenn ich merke, dass die, die dort engagiert sind, die Kirche machen, auch das gut machen und Interesse daran haben, mit aktuellen Themen oder wie auch immer, mit aktuellem Bezug, dort die Leute an den Glauben heranzuführen. Die Frage ist, würde ich das denn wirklich tun? Also würde ich jetzt auf einmal, keine Ahnung, 20, 30 Euro in die Hand nehmen und in diesen Klingelbeutel stecken? Das möchte ich bezweifeln. Auf der anderen Seite finde ich es nicht schlecht, wenn es sowas gibt wie die Kirche. Also es ist immer... Gehst du in die Kirche sozusagen? Also nutzt du die Institution? Nee, ich gehe nicht in die Kirche. Woran es liegt, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Manchmal würde ich ganz gerne, weil ich finde es eigentlich ein sehr ruhiger Ort an sich und es ist so ein bisschen, so eine Stunde in der Woche ein bisschen da, ich nenne es jetzt mal meditieren, also einfach nur mal so quasi da sich da hinsetzen, sich mal wieder zur Ruhe kommen. Ja. Finde ich jetzt gar nicht so schlecht, ja. Aber nein, ich tue es nicht. Ich weiß gar nicht, warum, ehrlich zu sein. Aber wenn man mal heiratet, wenn man beerdigt wird oder so, ich will ja nicht irgendwo über die Reling gekippt werden. Ich will ja schon irgendwo anständig beerdigt werden oder zumindest irgendwie, keine Ahnung, eine ordentliche Beerdigung in irgendeiner Form bekommen. Gibt es bei der Beerdigung nochmal so eine Trennung, wie bei der Hochzeit kannst du ja kirchlich und standesamtlich heiraten. Gibt es bei der Beerdigung auch, dass du irgendwie, ja, weil die Feier, ja gut, die Feier ist kirchlich, ne? Eine Beisetzung muss es, ja stimmt, die gibt es dann in jedem Fall. Ja, weiß nicht, wenn du in der Kirche bist, kriegst du eine Beerdigung, wenn nicht, Müllkippe. Ich überlege gerade, so Trauerfeiern sind schon immer kirchlich, ne? So. Oder? Ja, oder sind die, gibt es die auch vom Bestatter organisiert? Ich muss zu meiner, ja, das heißt Schande gestehen, ich war, glaube ich, auf einer Beerdigung und da war das so ein kirchliches Ding. Von daher verallgemeinere ich da jetzt natürlich, aber ich kenne es halt nicht anders. Aber es gibt doch bestimmt auch so Ents, die neutral, ja, wenn halt irgend so ein Freak stirbt, der halt irgendwie nichts mit der Kirche am Hut hat, der wird dann wahrscheinlich auch keine kirchliche Trauerfeier machen. Hat aber vielleicht den einen oder anderen Kumpel, der halt da trotzdem hinkommen wollen würde. Von daher muss es doch sowas schon geben, oder? Auf jeden Fall. Also ich kann mich auch nur an kirchliche Beerdigungen erinnern, aber ich glaube, das gibt auch... Ich meine, irgendwo müssen die Leute auch beerdigt werden. Und wenn er nicht in der Kirche war, dann bist du halt... Ja, dann kommt halt irgendjemand anders und erzählt da irgendwas oder du machst es selber. Und also ich glaube, du musst da nicht in der Kirche sein für. Aber wenn du einen Friedhofsplatz willst, weiß ich nicht, wie das ist. Ich habe keine Ahnung, echt nicht. Vielleicht muss man sich da auch mal schlau machen. Wir haben ganz schön viele To-Dos fürs nächste Mal. Sterben. Den Task kriegst du? Ja. Ich kümmere mich um das von vorhin. Was war das noch? Egal, kannst du ja eh nicht mehr kontrollieren. Alles klar, nach Ostern, an Ostern am Tanzverbot komme ich dann, berichte mal, wie es war. Ja, Tanzverbot an Ostern. Ja, ja. Ja, so einfrieren. Wäre das eine Option? Einfrieren? Einfrieren und sagen hier in, keine Ahnung, 50 Jahren, da wissen sie, wie es läuft. Und da tauchen sie mich wieder auf und dann bin ich dann da. Auf jeden Fall. Würde ich sofort machen. Würdest du machen? Ich glaube, das würde ich auch machen. Ich will wissen, wie es in 50 Jahren aussieht. Ich will wissen, wie es in 100 Jahren aussieht. Ich will es wissen. Ich überlege gerade, ja, so Demolition Man Futurama, ne? Da wurde es aufgegriffen. Ansonsten, ja, das wäre schon geil. Ja, auf jeden Fall. Wenn du dann aufwachst und dann siehst du erstmal, wie die ganzen Autos durch die Luft jagen. Also bei der Zeitmaschine wärst du auch eher so der Zukunftstyp, oder? Auf jeden Fall. Ich wüsste gar nicht, in die Vergangenheit. Da gäbe es, glaube ich, keinen Punkt, an dem ich gerne mal zurückreisen würde. Ja, da hast du ja immer das Problem, wenn du den Filmtheorien folgst, dass du halt einfach nur da sein kannst und nichts machen darfst. Ne? Weil sobald du ja irgendwie was machst, dann machst du ja immer irgendwie was kaputt. Und in der Zukunft ist es ja egal. Da kannst du ja voll die Sau rauslassen. Das ist richtig. Oh, nee, ganz ehrlich, mir fällt kein Zeitpunkt in der Geschichte ein, an den ich jetzt zwingend mal zurückreisen wollen würde. Ich überlege jetzt vielleicht auch gerade. Also unter der Bedingung, man ist dann nur stiller Teil, ja, hier, Zuschauer. Ja. Hm. Vielleicht das letzte Queen-Konzert. Mit Freddie Mercury. Da geht gerade durchs Internet so ein Video von so einem Typ rum, der hier Freddy nachsingt. Und okay. Das ist richtig gut. Das verlinke ich auch nochmal. Kannst du dann irgendwie nochmal draufklicken, heute Abend oder so. Ja. Apropos richtig gut singen, darf ich wieder ein bisschen Eigenwerbung machen? Ja, natürlich. Also nicht so, dass, nicht, dass ich gut singen könnte, sondern ich habe... Du musst es singen. Ich habe ja schon mal erzählt, dass ich dieses Musikmagazin habe, was gar nicht so schlecht besucht ist. Und was ich jetzt am Wochenende gelauncht habe, ist die Newcomer-Sektion. Und wir suchen Bands ohne Label, Bands, die sich selbst vermarkten, die auch gerne schon eine EP oder ein Album raus haben, die sich einfach Lust haben, anderen Bands zu stellen und bei uns ein vierwöchiges Feature auf der Seite gewinnen möchten. Das suchen wir regelmäßig. Das sind Wettbewerbe, die sollen immer 4 Wochen lang laufen. Da kann gewotet werden zwischen 3 Bands, die gleichwertig auf einer Seite repräsentiert werden. Mit Foto, mit 500 Zeichen langem Text, mit einem Video und einem Song. Video muss nicht, wäre aber schön, wenn. Und dann kann gewotet werden. Dann gibt es eine Jurygewichtung am Ende hin drauf. Die Jury besteht aus der Redaktion. Die Redaktion sucht sich dann selber quasi denjenigen aus, also prozentual, wen er am besten findet oder wen eben nicht. Und ja, dann kriegt der Gewinner ein vierwöchiges Feature. Und wer Lust hat, eine Band hat oder eine Band kennt und halbwegs anspruchsvolle Musik macht, also bitte keine Schülerband, die irgendwas covert, der kann sich gerne mal bei uns bewerben unter newcomer.valve-magazine.net. Ja, das war's eigentlich schon. Stilrichtung ist egal. Das ist egal. Ich meine, im Grunde geht unser Magazin über Pop, Rock, darf auch Metal sein, wenn es nicht gerade Todesblei ist oder sonst irgendwas. Oder also ich sag mal Pop, Rock, Hard Rock, gern auch Elektro oder sonstige musikalische Projekte, kann gern auch Jazz oder Klassik oder sowas sein. Wenn sich dann genug Leute finden, die bei einem Contest mitmachen können, die gut genug sind, dann werden wir die entsprechend zusammenpacken und werden mal gucken, was passiert. Ja, cool. Und ich unterschreibe da auch keinen Knebelvertrag, wenn ich an dem Gewinnspiel teilnehme. Nur, dass ich jetzt nochmal gefragt habe, wenn du das hier schon für Eigenwerbung nutzt. Nein, auf gar keinen Fall. Also zum einen ist es hier jetzt einfach nur Eigenwerbung. Du kriegst nichts dafür. Ich habe das gerade überhaupt nicht verstanden. Das meinst du? Nein, du kriegst natürlich nichts für. Nein, ich meinte, wenn ich jetzt hier die coole Band bin und ich will bei dem Ding bei dir mitmachen und ich werde da gefeatured, darf ich dann danach noch irgendwas anderes machen oder darf ich dann nur noch mit Valve Magazine? Ja, klar. So hatte ich es eigentlich auch initial verstanden, dann war ich mir nicht mehr sicher. Du willst jetzt deine Hände reinwaschen. Nee. Nein, ist so. Das haben wir auch im Impressum geschrieben. Also jeder Song, alle Materialien, die ihr uns schickt, stellt ihr uns nur für Newcomer.valve Magazine zur Verfügung und respektive natürlich für das Feature dann auf der Seite. Es ist einfach nur und alle Copyrights, alle Urheberrechte bleiben komplett bei den Bands. Wir haben da gar nichts mit am Hut, wir wollen da an überhaupt nichts ran. Der einzige Grund, warum wir das machen, ist, wir bekommen regelmäßig Zuschriften von Nachwuchsbands, die gerne Reviews hätten auf der Seite oder News, nur das sind relativ viele und da wir ein relativ kleines Magazin sind, das nur hobbymäßig da, ich sag mal, relativ gut dabei ist, aber eben nur ein Hobby ist, wir natürlich die Bands auch ein bisschen unterstützen wollen, was halt nicht geht, weil es sonst zu viel wäre, dass wir verarbeiten müssen. Wir müssen uns auf die großen Themen konzentrieren und deshalb haben wir gesagt, machen wir das so mit der Newcomer-Seite, mit einem Feature alle 4 Wochen, bestehend aus einem kleinen Text, aus einem Video und einem Foto und einem Song mit Verlinkungen auf die Webseite, relativ prominent auf der Seite platziert und können den Jungs, wenn die wirklich was auf dem Kasten haben, was nämlich manche Bands, die noch kein Label haben, wirklich haben, dass wir denen einfach ein bisschen gerecht werden können, weil wir machen teilweise selber Musik, wir wären auch froh, wenn uns irgendjemand nimmt, an so Dinge wie Musikexpress oder sowas kommst du ja nicht ran, also ist es einfach eine Art und Weise, wie wir mit dem Thema umgehen wollen. Mal, vielleicht mal ja, aufzutauchen sozusagen, ne? Genau. Irgendwie so die virtuelle Bühne im Internet, wo halt irgendwie auch mal Leute gucken, ja, die dem Thema eh schon ein bisschen zuträglich sind. Genau. Und ich meine, wir haben regelmäßig zwischen 25.000 und 35.000 Besucher jeden Monat auf der Seite. Das ist, glaube ich, schon eine ganz ordentliche Plattform für eine Nachwuchsband. Insofern denke ich, ist es eine ganz gute Sache. Ja, dann schickt mal hier E-Mail-Adresse nochmal, auch wenn ich es jetzt nochmal reinschreibe nachher. War? newcomer@valve-magazine.net, also Valve, wie ja, das ja, wird. Ja, schreiben, ja? Steht dann da. Ja, schön. Ja, das macht ihr das erste Mal oder gab es sowas schon mal? Nee, das ist das erste Mal jetzt. Also das spukt eigentlich in meinem Kopf schon öfter rum. Dass ich halt, mich hat es immer aufgeregt, wenn man den Leuten irgendwie sagen muss, hey, ihr macht eigentlich ganz coole Musik, aber ey, wir haben einfach keine Zeit, irgendwie da jetzt was zu schreiben. Wir sind froh, wenn wir die aktuellen, größeren Themen halbwegs gut abdecken können. Und es tut mir immer selber leid. Also ich persönlich, ich höre mir dann immer die Sachen an und versuche so ein kleines Feedback zu geben, was mir sofort auffällt, was gut ist, was schlecht ist und versuche es auch mal relativ ehrlich weiterzugeben. Wofür die Leute auch immer relativ dankbar sind. Und jetzt haben wir einfach so ein bisschen so die Möglichkeit gefunden, haben eine Seite programmiert und einen Modus gefunden, wo wir denken, das können wir mit einem angemessenen zeitlichen Aufwand machen. Und ich meine, die haben drei Bands, haben dann über 4 Wochen den Auftritt auf der Newcomer-Seite in dem Voting und können sich präsentieren, plus die 4 Wochen, die der Gewinner nochmal bekommt. Und dann läuft auch parallel schon wieder der neue Contest, je nachdem, wie viele Bewerber es gibt. Ich glaube, das ist eine ganz gute Sache und das weiß nicht, ich glaube, es könnte Spaß machen. Ja, klingt auf jeden Fall cool. Hast du mal ausgecheckt, ob es da irgendwie konkurrenzmäßig, ja, ob du da was hast oder ob es da viel gibt? Also das Konzept an sich. Einmal ist ja jetzt kein super originelles Konzept. Nee, aber ist halt was, wo du halt Leute schön an eine Seite binden kannst, ne? Ja, zum einen das. Ich meine, zum einen werden viele Fans dieser Bands mal auf die Seite gehen, wenn sie voten, wenn die Seite mal kennenlernen. Und ich finde, wir haben eigentlich eine gute Seite. Muss ich wirklich sagen, also alles, was irgendwie tagtäglich so relevant ist an Musik, in den Bereichen, die ich genannt habe, ist da eigentlich drauf vertreten. Ja, ja, das auf der einen Seite, für uns wird es hoffentlich ein bisschen ein paar mehr Hits bringen und für die anderen Bands, wie gesagt, das ist auch eine Plattform. Ich meine, welche Seite gibt denn einer labellosen Band so einen Auftritt? Ja? Also das ist dann eine Box, die ist zu sehen auf der Haupt-, also auf allen Seiten und auf allen Unterseiten, rechts und links immer die Menüs. Und da wird es einfach 4 Wochen lang zu sehen sein. Und das ist ein, ich glaube, das ist ein ordentlicher, prominenter Platz. Ja, auf jeden Fall. Das wurde schon. Ja, eindruckend machen kannst. Und wenn eine Band gut ist, dann hat sie das auch verdient. Und ich meine, wer gibt den Leuten schon die Möglichkeit? Es gibt 1000 Bandwettbewerbe. Und da ist jetzt unser Wettbewerb nichts Originelles, aber es ist zumindest ja, ein weiterer Anker. Ja? Ja, du verknüpfst halt sozusagen irgendwie zwei Seiten miteinander, indem du die Bands zu den Zielgruppen bringst. Ich meine, die eine oder andere Band wird wahrscheinlich ihr Material auch auf YouTube haben, wo du auch irgendwie sagen kannst, hey, das ist die größte Bühne der Welt, sonst was. Aber da muss halt auch noch jemand draufklicken und mit den dementsprechenden Interessen irgendwie hinkommen. Wenn du halt so ein geführtes Portal hast, ja, dann passt es halt schon, ne? Genau, das ist richtig. Ich sehe das ja bei mir. Ich bin ja auch hier ständig immer auf der Suche nach irgendwie freien Mixen für die Hintergrundbeschallung. Da gab es früher mal die ein oder andere coole Quelle, die jetzt leider versiegt ist, weil diese Netlabels halt irgendwie die Seite dicht gemacht haben. Aber bis du da halt auch irgendwie mal was gefunden hast, wo halt schönes Zeug in einer annehmbaren Qualität reinkommt, sodass du dich jetzt nicht mal großartig drum kümmern musst und ends die Suchaktion starten musst, ist halt schön, dann bleibst du natürlich halt auch irgendwie dabei, ne? Ja, klar. Ich glaube, das machen die alle falsch im Internet. So. Ja, die schnelle Mark machen, aber nicht irgendwie so auf die dauerhafte User, Kunden, sonst was, Bindung, Zufriedenheit oder. Ja. Na ja, gut, ich meine, wenn es klappt mit der schnellen Marke und es sind ausreichend viele schnelle Märker, dann ist das auch okay. Ja, aber ich meine, nimm dir einfach mal irgendwie 10 Unternehmen raus, die jetzt meinetwegen größer Mittelstand oder sonst was sind. Und guck dir mal die jeweiligen Facebook-Seiten oder sonst was an. Fast alle sind irgendwie eher im Web jetzt mehr vertreten als nur mit der eigenen Webseite. Aber viel außer es ist mal aufgesetzt, ist das halt nicht. Und das Geilste hast du dann halt irgendwie, wenn du halt irgendwelche Riesenunternehmen hast, wo die Kanäle vermüllt werden. Wenn du halt die Facebook-Fanpage hast, ne, und bist halt irgendwie bekannt, hast dann aber keinen, der sich drum kümmert, und dann läuft das Ding halt voll. So. Ja, das stimmt. Ja. Ja, da gibt es ja mittlerweile Jobausschreibungen. Da kannst du ja mittlerweile professioneller Social Media Community Manager werden. Ja, Community Manager, genau. Wo du gerade Facebook-Seite gesagt hast, da fällt mir eine Geschichte ein. Kennst du das mit, ich glaube, es war Priel, das Spülmittel? Ja, das Priel-Ding natürlich. Das Priel-Ding war genial. Ja. Wo dieser, hat da nicht dieser Typ, also es war ja ein Wettbewerb, der von Priel ausgeschrieben wurde, wo Leute die Etiketten für die Priel-Flaschen designen konnten, und dann wurde auf Facebook oder irgendwo abgestimmt, und gewonnen hatte irgend so ein total absurdes, oder geführt hat lange Zeit ein sehr absurdes Etikett. Und dann hat Priel sich gedacht, naja, das können wir nicht machen, hat das irgendwie von der Seite genommen oder runtergerankt und hat dann für einen riesen Proteststurm gesorgt. Und war das nicht dieses Etikett, wo drauf stand, Priel schmeckt lecker nach Hähnchen? Nee, Priel jetzt mit Brathähnchen war auf Platz 2, und auf Platz 1 war dieses Comic Face, einfach nur in Grau gehalten, die komplette Flasche, mit so einem total verzerrten Face, und das Priel mit zig Ausrufezeichen und richtig vielen I's und L's, also so richtig so Priel, so wie Proll halt, ne? Diese Figur dahinter ist auch irgendwie so ein Emotion-Icon, naja, nicht Icon, aber irgendwie so ein Internet-Meme-Ding, was aus diesem 4chan dunkle Seite des Internets irgendwie, wo sich diese ganzen Leute treffen, die komische Sachen machen. Und dann kommt es halt dazu, dass diese Dinge halt bei Facebook hochgehen, weil wenn du das halt irgendwie an geschickten Stellen platzierst, kommt dann halt so die menschliche DDoS-Attacke von Leuten, die das halt irgendwie alle geil und krank finden und dann halt alles irgendwie mobilisieren, was geht. Und ja, ich glaube, bei Priel war es auch noch so, dass die in den Teilnahmebedingungen hatten, oder in den nicht Teilnahmebedingungen, so die Ausscheidung war irgendwie so, dass der Facebook, das Voting auf Facebook nur die Kandidaten für die Endauswertung, welche dann von der Jury gemacht wurde, bestimmt hat. So, dass du da halt irgendwie nochmal so eine letzte Kontrollinstanz offen gehalten hast, weil ich weiß gar nicht, ob das Ding jetzt schon produziert wurde oder nee, das war noch nicht, oder? Ich habe keine Ahnung, ich kann es dir nicht sagen, ich weiß es nicht. Ich habe nur gerade mal gegoogelt nebenbei, also irgendwo, ich habe gerade diese Flasche Priel schmeckt lecker nach Hähnchen gefunden, was ich schon grandios finde. Ich finde dieses Gesicht nicht, ist es nicht zufällig dieses Fuck-Gesicht, was immer schreit, Fuck, wenn irgendwas ist? Ah ja, dieses F-U, ja, genau das. Ah, das war das. Cool. Yeah. Das war die ganze Zeit irgendwie auf Platz 1, als das Voting lief. Priel. Das ist klasse. Ja, ich finde ja, so Dinger machen ja irgendwie das Internet aus. Ja. So, das hat so ein bisschen was von dieser das ist das ist eine Mischung eigentlich aus künstlicher Intelligenz und ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Das hat auch so ein bisschen was von dem Terminator Skynet macht sich selbstständig Ding. Ja, obwohl immer noch Menschen dahinter stehen. Ne? Ja, aber es ist halt so eine Kombination aus gesteuertem Zufall und ja, Wetter. Also entweder passiert's und dann kommt halt das Priel-Ding durch oder es verpufft halt. Und es müsste öfter durchkommen als verpuffen. Ja, nur wenn es öfter passiert, ist es irgendwann auch nicht mehr so lustig. Ja, es muss ja nicht so nur diese Voting-Geschichten sein. Das ist ja generell. Was ich zum Beispiel auch sehr lustig fand, war so, ja, diese ganze Flashmob-Geschichte. Das war vor einem Jahr relativ modern oder in. ist jetzt irgendwie aus meiner Wahrnehmung ein bisschen verschwunden, aber das Konzept fand ich auch genial. Dadurch, ja, dass ich hier irgendwie nicht so, ja, eher so im Abseits wohne, durfte ich dem Ganzen nie wirklich beiwohnen. Aber ich weiß nicht, warst du auf dem Flashmob dabei? Nee, aber in Köln gibt es, glaube ich, relativ viele davon. In Köln gibt es immer die Kissenschlacht auf dem Dom, Domplatz. Da kommen dann irgendwie die ganzen Leute hin und auf einmal geht die riesen Kissenschlacht los. Und ich glaube, es gibt in Köln noch den Carrot Mob. Ich weiß nicht genau, was da passiert. Ich glaube, da essen auf einmal alle Karotten oder so. Aber da müsste ich jetzt auch nochmal googeln. Ja, aber die Kissenschlacht bringt uns ja fast schon wieder zum Völkerwald zurück. Da haben wir auch, da hätten wir die Schleife geschlagen. Stimmt. Einmal im Kreis gelaufen, zurück zum Völkerwald. Oh, jetzt fällt es mir gerade ein. Das Thema der Woche. Facebook. Erstmal, dein Fußballspiel ist gut ausgegangen, oder? Es läuft noch. Es läuft noch? Da machen die ja jetzt schon länger, oder? Ja, 67. Minute. Jetzt die, nee, 68. Minute, jetzt die 69. Minute. Und bist du zufrieden? Ja. Ja, Facebook. Facebook, Mensch, Facebook wird uns alle... Meine Probleme im Chat haben sich ja jetzt wohl erledigt. Ja. Da steht sowieso bald alles drin, was du sagst, ohne dass du es willst. Ja, was ist denn jetzt so anders? Also was ich mitgekriegt habe, ist hier dieses Timeline-Profil. Das ist irgendwie neu. Das kommt aber irgendwie, glaube ich, für alle erst Ende der Woche durch. Ich habe mir das schon mal angeklickt. Was ist noch neu? Diese Open Graph. Moment, du kannst es schon anklicken? Du kannst es nicht anklicken, du musst dir deinen Facebook-Account musst du als Developer-Account einrichten. Da gibt es irgendwie so eine Developer-Seite, da musst du inzwischen eine Handynummer oder eine Kreditkartengeschichte angeben, dass du Apps entwickeln kannst und sowas. Ich habe das noch historisch von damals, wo du das alles nicht angeben musstest, und dann kannst du halt, wenn du das hast, kannst du dir diese Open Graph-Anwendung reinklicken und dann fragte dich, neues Profil aktivieren, ja oder nee, und dann hast du das. Das ist schon sehr crazy. Wollen wir da gleich hängen bleiben oder wollen wir erst noch kurz aufzählen, was es sonst noch so Neues gibt? Weil ich wüsste ja, jetzt Timeline, gerade nicht. Ja. Also was ich nur interessant finde, die Timeline ist neu, und das andere, dieses Facebook Connect, das ich noch nie wirklich gekannt habe. Ich wusste zwar, dass es irgendwie so ein Facebook Connect gibt, aber ich glaube, jetzt habe ich erst verstanden, was das eigentlich ist. Also du kannst ja irgendwie dich da anmelden als Developer, wie du es gesagt hast, und dann kannst du, wenn du Apps programmierst und auf einer Webseite fragst, willst du mir Zugriff auf dein Profil geben, kannst du eigentlich alles auslesen, was diesen Menschen bei Facebook ausmacht, und kannst die Webseite komplett für ihn personalisieren. Und das funktioniert ja scheinbar auch, wenn du gar nicht bei Facebook angemeldet bist. Das gebe ich jetzt einfach mal so wieder, weil ich das irgendwo gelesen habe. Aber wie das funktionieren soll, ist mir eigentlich ein Rätsel. Wenn das wirklich so ist, dann finde ich das scary. Das mit dem Auslesen so nicht. Was greift, sind diverse so Cookie-Mechanismen. Dein Rechner ist ja im Internet, wenn du surfst, relativ eindeutig mehr oder weniger identifizierbar über Kombination Betriebssystem, Bildschirmauflösung. Ich weiß gar nicht, was du noch mit abspeicherst. Gut, IP kommt noch mit, aber die ändert sich eh. Aber es gibt so ein paar Daten, an denen du es festmachen kannst. Also wie gesagt, der Browser-Identification-String ist da immer ganz hilfreich. Auflösung und so weiter. Da kannst du über Cookies irgendwie Surfverhalten tracken. Wenn du jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt ausgeloggt bin, und lösche meine Cookies und surfe rum, kriegt mir irgendwann einen von Facebook rein, dann checkt der, wo ich halt rumsurfe, und wenn ich mich wieder einlogge, könnte der den Abgleich machen. Wenn du jetzt gar keinen Account hast, kann er natürlich irgendwie versuchen, Daten zu sammeln, kriegt die aber nicht wirklich zugeordnet oder gepasst, von daher geht da auch nichts mit auslesen. Was halt, aber das ist jetzt auch nichts Neues, was damals ganz oft passiert ist, war ja, es gab ja, als dieser Friendfinder neu eingeführt wurde, wo du dir deine GMX oder Yahoo E-Mail-Adresse oder sonst was durchsuchen konntest, hast du ja dann auch Zugriff aufs Adressbuch gegeben und da konnte er dann irgendwie natürlich sich E-Mail-Adressen rausholen. Und wenn du dann reingegangen bist und dich mit einer von denen registriert hast, konnte er sagen, hier kennst du nicht gleich den und den. So viel dazu. Mit dem Auslesen, mit dem aktuellen, da weiß ich noch nicht, was sich geändert hat. Aber an Nicht-User oder an Profile von nicht existenten Usern, puff, solltest du eigentlich nicht rankommen. Nee, also was heißt, also Ausgelockten, nicht, ich meinte nicht Leute, die gar nicht bei Facebook sind, also Leute, die zwar bei Facebook sind, aber jetzt gar nicht eingeloggt, dass sie selbst dann die Webseiten personalisieren können. Ja, da wirst du die Zuordnung halt über den Cookie machen können, weil den hast du ja irgendwie im System, ob du dich einloggst oder ausloggst. Ja, das ist schon krass. Aber ich meine, das gleiche Problem hast du bei Google eigentlich genauso. Und ich weiß nicht, ob die durch so Tools wie Analytics, AdSense, sonst was nicht noch weiter verbreitet sind im Netz. Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Ich benutze ja auch den Google Chrome. Also Google kennt mich, glaube ich, besser als ich mich selbst. Weiß nicht. Aber ich finde Google irgendwie freundlicher als Facebook. Ja, ist fluffiger, ne? Irgendwie. Ja, obwohl die, glaube ich, genauso krass sind, was diese Methoden betrifft. Die verkaufen sich nur besser. Ja, aber ganz ehrlich, was passiert mir, außer dass ich jetzt anstatt einer Werbung für Traktoren eine Werbung für Mikrofone, Jojos und Android-Pads angezeigt bekomme? Genau, das ist genau der Punkt und deshalb verstehe ich auch eigentlich, ich finde es krass, dass das passiert, aber es ist auch ein bisschen so ein positives Krass, weil ich sehe das ganz genauso. Ich freue mich doch, wenn ich irgendwie Werbung bekomme, die mich wirklich interessiert. Ja klar, ja, wenn du Werbung überhaupt wenn du das kombinieren kannst, so Werbung und das interessiert mich, ne? Dann ja. Normalerweise versuchst du ja die Werbung eh irgendwie wegzuparsen oder Adblock oder sonst irgendwie was, versuchst du halt irgendwie nicht bewusst wahrzunehmen. Aber wenn da natürlich Zeug irgendwie bei rumkommt, was für dich interessant ist, dann ist es natürlich ein Gewinn für den Werbenden und warum soll ich dann nicht, ja, das ist mir doch der Tausch gegen irgendeinen coolen Dienst wert, sozusagen. Ja. Und ich glaube jetzt nicht, dass hier irgendwo irgendeiner sitzt und meine kompletten Facebook-Daten auswertet und denkt, oh, hier, da passen wir mal lieber auf. Weil ansonsten wüsste ich nicht, was derjenige für Schlüsse ziehen sollte. Ja. Und die Timeline, wie ist die? Ja, das ist halt schon ein bisschen krass. Es ist nur das eigene Profil. Es ist jetzt nicht so die Seite, die Seite, auf die du drauf guckst. So, deine Timeline. Also die Timeline der anderen sozusagen. Ne? Da musst du mal irgendwie mal. Da brauchst du ein. Das muss man irgendwie mal benennen, um das schön trennen zu können. Also es gibt halt eigentlich die eigene Profilseite, die jetzt das Feature Timeline bekommen hat. Und dann gibt es so den Stream, auf den du die ganze Zeit drauf guckst, ne? Was so passiert. Ja. Und da hat sich, ja, da hat sich auch irgendwie ein bisschen was geändert. Aber wenn wir jetzt mal von der Timeline reden, dann ist es dein eigenes Profil und da ist es so, dass eigentlich die komplette Seite von oben bis unten durchscrollbar ist. Oben ist jetzt und unten ist geboren. Und von dem Zeitpunkt geboren bis ich habe mich bei Facebook angemeldet, ist das Ding halt irgendwie leer. Und danach kannst du halt in jeden Eintrag, den du irgendwie mal gemacht hast, jedes gefällt mir, jedes hochgeladene Bild, jede Interaktion, kannst du dir halt angucken. Und das Ganze halt in so einem Web 2.0-mäßigen, interaktiven Seitenaufbau-Stream-Ding, ohne irgendwie jetzt immer auf Weiter zu klicken oder ältere Beiträge anzeigen. Oder es ist halt einfach so ein nahtloses Durchscrollen von allem, was du jemals gemacht hast. Und das sieht gut aus? Erster Eindruck, es sieht gut aus. Gut ist immer so eine Sache, es ist funktional. Also es es funktioniert irgendwie so, wie es aussieht. Es ist an der einen oder anderen Stelle vielleicht noch ein bisschen hakelig und dieses wann klappt sich was wie auf und wie klappe ich es zu, erschließt sich noch nicht so ganz, aber ich glaube, da sind sie auch noch ein bisschen am Nachbessern. Also ich denke mal, vor Ende der Woche sollte man da noch, ja, wird da vielleicht noch ein bisschen was passieren. Aber ja, ja, es ist halt einfach so ein, ich scrolle einfach mal runter, so von heute bis immer. Ja, ich bin gespannt. Ist auf jeden Fall lustig, um ja, ich bin halt so ein Mensch, wenn ich auf YouTube auf ein Gefällt mir drücke, landet es bei mir im Facebook-Stream. Von daher ist es ein ganz hilfreiches Ding, um einfach so mal wieder Recherche zu treiben. So, ich scroll mal ein Jahr zurück, ah, hier, guck mal, 3, 4, 5, 6, 7, 8 coole Videos. Ja. Ja. Ich weiß nicht, für mich sind solche Feature-Erweiterungen grundsätzlich nicht so das Problem. Jetzt sind ja alle ein bisschen am Rumheulen wegen diesem, man kann abonnieren und dann, wenn ich dich abonniere und du schreibst was und ich sage, das gefällt mir, dann können das auch Leute lesen, die dich nicht kennen, mich aber irgendwie so. Genau, das musst du aber freigeben. Das ja, ist ja nicht genau so, wie das bei Google auch ist, ne? Ja, aber ich glaube, entweder ist es so oder die Leute, die es schreiben, checken es alle nicht, dass es nicht eine Einstellung ist, die von dir abhängt, sondern von mir. Also du schreibst was und wenn ich eine Interaktion damit mache, ist es für meinen Freundeskreis sichtbar, außer ich deaktiviere das. Von daher kriege ich mein ganzer Stream ist voll mit so Meldungen von, geh mal auf meinen Namen und mach das mal aus. Aber ich glaube, die verchecken es einfach nur. Wer vercheckt was? Die Leute, die schreiben, mach das mal aus. Ich glaube, das müsste man mal gucken. Weil ich lehne mich da einfach nicht zu weit aus dem Fenster. Irgendeiner verpeilt es, entweder die einen oder die anderen. Okay. Ich guck mal, irgendwo gibt es noch bestimmt einen Link dazu, dann schreibe ich das mal unten rein, dann kann jeder nachlesen, wie es ist, und dann müssen wir hier keine Halbwahrheiten erzählen. Halbwissen. Außer du weißt's. Nö, ich weiß es nicht. Weißt du sonst noch was? Weil wir sind gut an einer Stunde. Och, Nö. Gut, dann nehmen wir doch mal die Musik runter. Sagen wir tschüss. Tschüss. Oder war dir das jetzt zu abrupt? Ja, ich finde das total, total geflasht, weil das jetzt so schnell ging. Ja, nee, wir können ruhig noch eine Minute ausklingen. Also ich habe einfach nur hier jetzt oben eine Stunde gesehen und ich habe hier, Musik geht irgendwie noch 5 Minuten, passt schon alles. Ja. Naja, gibt eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Wir haben die wichtigsten Themen abgefackelt und ich wünsche allen eine... Bevor wir uns bei Facebook irgendwie mit dem komischen Halbwissen in die Nesseln setzen. Genau. Ach so, ja, genau, du wünschst die gute Nacht, dann wünsche ich dir auch... Eine geruhsame Nacht. Wir machen das mal anders, ich wünsche einfach mal einen frohen Tag, weil das kann man jederzeit hören und wenn wir beide immer nur einen schönen Abend wünschen, dann haben wir beide Unrecht und so hat vielleicht zumindest einer recht. Außer irgendjemand hört es morgens. Ja, genau. Schönen Tag noch. Ciao. Ciao.